Deutschland, da marschieren wir. Hurra, hurra, und den Feind besiegen wir. Hurra, hurra, die Fahne, die mit uns voran zieht. Jede Bande, jede Bande, die hier am besten trägt. Lieber tot als rot, lieber tot als rot. Auf dem Schlachtfeld angekommen. Hurra, hurra, der Feind hat da Beschuss genommen. Hurra, hurra, die Fahne, die mit uns voran zieht. Jede Bande, jede Bande, die hier am besten. Lieber tot als rot, lieber tot als rot. Im Vertrauen, Ehre, Leid. Hurra, hurra, sind wir zu jeder Schlacht bereit. Hurra, hurra, die Fahne, die mit uns voranzieht. Jede Bande, jede Bande, wie ihr wisst, sind wir lieber tot als rot, lieber tot als rot. Gefangen, nein, die nehmen wir nicht. Hurra, hurra, wir stellen sie vor Standgericht. Hurra, hurra, Fahne, die mit uns voranzieht, jede Bande, ihre Bande, wie ihr wisst, sind wir lieber tot als rot, lieber tot als rot. In der Heimat angekommen, hurra, hurra, als Mann und Seelen vollgekommen, hurra, hurra. Die Fahne, die mit uns voranzieht, jede Bande, ihre Bande, wie ihr wisst, sind wir lieber tot als rot, lieber tot als rot. Für Deutschland, da marschieren wir, hurra, hurra.